Konversation. Beantworten Sie die folgenden Fragen bzw. Zusatzfragen zum Thema Wohnort. 1. Was macht eine gute Nachbarschaft aus? Es gibt das Sprichwort böser Nachbar, ewiger Krieg. Das heißt, man muss sein Bestes geben, um mit seinen Nachbarn gut auszukommen. Respekt, Toleranz und eine gewisse Ignoranz seinen Nachbarn gegenüber machen eine gute Nachbarschaft aus. Man muss sich hilfsbereit und freundlich zeigen, den Kontakt mit ihnen pflegen, sie aber nicht zu sehr an sich heranlassen. So kann diese Art Beziehung wunderbar und über lange Zeit funktionieren. Krach hatte ich nur einmal mit meiner Gartennachbarin, als ein Büschel Minze, die ich am Zaun gepflanzt hatte, ohne ihre Erlaubnis in ihren Garten hinübergewachsen ist. Wir haben das Problem nachher friedlich gelöst. 2. Welche Vorteile des Großstadtlebens können Sie aufzählen? Alles, was auf dem Lande nicht vorhanden ist, muss als Vorteil des Großstadtlebens angesehen werden. Zu denen gehören kulturelles Angebot, Museen, Theater, Konzerte, gastronomisches Angebot, Verkehrsanbindung, Shoppingangebot und bessere berufliche Möglichkeiten. Auch offizielle Angelegenheiten wie die Verlängerung eines Personalausweises sowie sämtliche Bankangelegenheiten können ausschließlich in einer Stadt erledigt werden. Darüber, dass es im Dorf kein besonders großes Bildungsangebot gibt, zum Beispiel eine Uni, wundert man sich ja nicht. Aber das Fehlen von in der Stadt absolut gewöhnlichen Dienstleistungen wie Zahnarztpraxis oder Tankstelle fällt einem nur auf, wenn es wirklich nötig wäre, eine in der Nähe zu haben. 3. Welche Gartenarbeiten und Gartenwerkzeuge kennen Sie? Hat man einen Hobbygarten, gibt es da je nach Jahreszeit verschiedene Arbeiten zu verrichten. Im Frühling muss man die Blumenbeete düngen, die Rosen zurückschneiden und die Hecken schneiden. Im Sommer gießt man die Balkonkästen, mäht den Rasen und jätet Unkraut. Verblühtes, Entfernen oder Laubhaken sind Tätigkeiten im Herbst. Schließlich muss man vor Winterbeginn die empfindlichen Pflanzen vor Frost schützen. Zur Grundausstattung eines Hobbygartens gehören Gartenschläuche, Axt, Astschere, Spaten, Harke, Schaufel, Rasenmäher. Wenn der Garten wirklich schön sein soll, kann man sich noch weitere elektrische Gartengeräte wie Kettensäge oder Laubbläser anschaffen. Mit diesen kann man seine Gartennachbarn ganz schön neidisch machen. 4. Darf man in seinem Hobbygarten sonntags Rasen mähen oder Nutztiere züchten? Rasenmähen ist an Sonn- und Feiertagen nicht verboten, denke ich. Wenn doch, werden mich meine Gartennachbarn wahrscheinlich auf eine solche Regelung aufmerksam machen. Wenn man am Sonntagmorgen um 6 auf den Lärm eines benzinbetriebenen Rasenmähers aufwacht, ist natürlich nicht sehr angenehm. Zulässig ist lediglich der Betrieb von manuellen Geräten, etwa Handrasenmähern. Nutztiere zu züchten ist nicht für Hobbygärten, sondern für Bauernhöfe typisch. Auf kleineren gibt es Geflügel wie Hühner, Enten, Gänse, Truthähne und Tauben. Man kann außerdem Hasen, Schweine, Ziegen, Schafe und Rinder halten. Ich kenne jemand, der sogar eine Straußfarm hat. Er schlachtet die Tiere und verkauft Fleisch und Eier auf dem Wochenmarkt. 5. Was halten Sie vom Pendeln? Pendeln ist ein Muss, wenn man in der Stadt studiert oder arbeitet, aber außerhalb wohnt. Je nach Entfernung muss man täglich bis zu einer Stunde hin und zurück fahren. Es kann ganz schön anstrengend sein, besonders für Schüler, wenn sie den Bus nehmen müssen, weil sie im Familienauto nicht mitfahren wollen oder können. Zum Glück hat man sein Handy immer dabei und die Zeit im Bus vergeht wie im Flug. Wenn man noch hinzurechnet, dass Schüler in dieser einen Stunde Hausaufgaben schreiben können, erweist sich das Pendeln sogar als nützlich. Die Stadt, wo ich lebe, ist schon groß genug für mich. In eine noch größere würde ich keineswegs ziehen wollen. Ich wäre nicht scharf drauf, 5-mal umzusteigen und 2 Stunden zur Uni zu fahren.